Thomas Füßler, der Vertreter des Büros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit vom Schweizerischen Außenministerium, gab am 29. Juli zum Nationalfeiertag seines Landes im Taedonggang-Clubhaus für das diplomatische Korps in Pyongyang ein Bankett. Das waren eingeladen der Vizeaußenminister Kung Sok-un, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen in der TVJK. Die Mitarbeiter des Büros der TEZA waren dabei zugegen.